1. Im Achtzenten Regierungsjahr des Königs Jerubim, des Sohns Nebats, Tratabija die Herrschaft über das Königreich Juderen. 2. A Regiert ins Gesamt Drijar lang in Jerusalem, sein Mutter war Marcher, ein Tochter Abiskalums. 3. Abija folgte dem Sundigen Beispiel seines Vaters und Begging Dieselben Verfalungen, da sein Haus dem Herrn nicht so ungeteilt ergeben war wie das seines Vorfahren David. 4. Denik bewort der Herr, sein Gott, Davids Willen einlugt in Jerusalem, in dem Edessen nach kommen einsetz und die Stadt bestehen ließ. 5. Dies Gesche, weil David stets tat, was dem Herrn Jephiel, und waren seines gesamten Lebens kein Gebot missaktet, abgesehen von der Angelegenheit mit Uria, dem Heteter. 6. Waren der gesamten Lebenszeit Rehabims herrschte ein fortwährender Kriegszustand zwischen ihm und Jerubim. 7. Weitere Einzelheiten über Abijas Leben und sein Taten sind in der Chronik der Könige von Juda aufgezeichnet, auch zwischen Abija und Jerubim herrschte Krieg. 8. Schließlich verstarb Abija und wurde in der Stadt Davids beigesetzt, woraufhin sein Sohn Asa als Nachfolger den Thron bestieg. 9. Im 20. Regierungsjahr Jerubims, des Königs von Israel, begann Asa sein Herrschaft über das Reich Juda. 10. A Regiert ein und Wesig Jahr lang in Jerusalem, sein Großmutter Hias Marcher und war die Tochter Abiskalums. 11. Asa handelte so, wie es dem Herrn Jephiel und folgte darin dem Retschaffenen Beispiel seines Vorfahren David. 12. A Vertrieb die Mannlichen Kultprostituierten aus dem Land und besiegte konsequent El Gotzenbilder, die sein Vorfahren angefertigt hatten. 13. Sogar sein Großmutter Marcher setzte o als Königin Mutter ab, weil sie ein abschulisches Standbild für die Askere angefertigt hat, welches Asa schließlich verbrennen ließ. 14. Obwohl die Opferhohen nicht vollständig besiegt wurden, blieb Asas Haus dem Herrn gegenüber waren seiner gesamten Lebenszeit ungeteilt und true ergeben. 15. Brach die geweihten Gaben seines Gefolges so sein eigenen Geschenk aus Silber, Gold und kostbaren Geraten in den Tempel des Herrn. 16. Zwischen Asa und Basker, dem König von Israel, herrschte warend ihre gesamten Regierungszeit ein ununterbrochener Kriegszustand. 17. König Basker von Israel zog gegen Juda in den Kriegen befestigt die Stadtrama, den Grenzwerker zum Reich Asas vollständig zu kontrollieren. 18. Daraufhin nahm Asa das gesamte Silber und Gold aus den Schatzkammern des Tempels und des Palasts und sandte es durch sein Diener zu Ben-Hadad nach Damaskus. 19. Schlug ein Bündnis vor und bat Ben-Hadad, den Vertrag mit Basker zu brechen, damit diese seine Truppen aus dem Gebiet Judas abzie. 20. Ben-Hadad akzeptiert den Vorschlag des Königs Asa und entsandt sein Heerführer, Meherstadt in Israel und das gesamte Gebiet von Naphtali zu verwüsten. 21. Als Basker von Dysen Angriffen Erfer, stellte die Befestigungsarbeiten in Ramah Sofot ein und zog sich in sein Residenz nach Terzazurak. 22. König Asa rief daraufhin ganz Juda zur Arbeit auf, die Stein und Balken aus Ramah abzu transportieren und damit Geba und Mizpah zu befestigen. 23. Al weiteren Taten Asas, sein militärischen Erfolg und die von ihm erbauten Stadt sind in der Chronik der Könige von Juda dokumentiert, im Alter litt jedoch an eine Fasskrankheit. 24. Nach seinem Tod wird Asa bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, und sein Sohn Josaphat trat die Nachfolge als Königin. 25. Nadab, der Sohn Jerobeams, wird im zweiten Regierungsjahr Asas König von Israel und übte die Herrschaft für zwei Jahre aus 26. Atat Jedok, was in den Augen des Herrn Bos war, in dem er den Sundigen Wegen seines Vaters folgte und Israel zur Sunde verleitet. 27. Basker, der Sohn Ahijas aus dem Stamm Issachar, zettelte ein Verschworen gegen in an untotet in waren der Belagerung der Philisterstadt gebeten. 28. Dieser Mordgescher im dritten Regierungsjahr des Königs Asa von Juda, woraufhin Basker selbst die Herrschaft. Über Israel übernahm. 29. Sobald die Markt ergriffen hat, loschte die gesamte Familie Jerubims aus und ließ niemanden im Leben, genau wie der Herr es der Ahija prophezeit hat. 30. Dies war die Strafe für die Sünden Jerubims, mit denen Israel zur Sunde werfet und den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, provoziert hat. 31. Die übrigen Erenis aus der Regierung seit Nadabs und Elsein Taten sind im Buch der Chronik der Könige von Israel ausführlich beschrieben. 32. Auch zwischen Asa und Baska, dem König von Israel, kam es während ihrer gesamten gemeinsamen Regierung seit immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen. 33. Im dritten Jahr des Königs Asa von Juda wird Baska, der Sohn Ahijas, in Terzer zum König über ganz Israel gekront und regiert während 20 Jahr. 34. Er handelte jedoch gegen den Willen des Herrn und verharrt in den Sunden Jerobeams, durch die das Volk Israel in die Ehre geführt worden war.